Mag mir nicht glühen, ein Hoch wird schön. mit mir ich heisch, das mag mich mit betrügen. Es eilt der Herr von Falkenstein, oh, über der breite Heide, was sieht er an dem Wege stehen? Ein Mädel mit weißem Kleide, ja klar. Seid ihr des Lands mein Herr, also gebt mir wieder den Gefangenen ein, um alle Jungfrauen her, ja, immer. Den Gefangenen mein, den geb ich nicht, im Turm muss er verfaulen, zu Falkenstein steht ein tiefer Turm, und zwischen zwei hohen Ohren, ja, nau. Steht zu Falkenstein ein tiefer Turm, wohl zwischen zwei hohen Ohren, so will ich an die Mauern stehen und will ihm helfen trauen, ja, trauren. Lieb bist du darin, und wenn ich dich nicht sehen kann, so komm ich von meinen Zähnen. Sie ging den Torwall um und wieder um, den Torwall sie aufschließen, und wenn die Nacht ein Jahr lang wär, kein Stund hätt ich verdrießen. Ein dürftig scharfe Messer tragen wir unseres Herzen Knechte, so töt ich mit dem von Falkenstein, um meinen Erstliebsten fechten, ja fechten. Mit einer Jungfrau fecht ich nicht, das wär mir eine Schande. Ich will dir deinen Gefangenen geben, zieh mit ihm aus dem Lande, ja Lande. Dann zieh ich nicht, hab niemand was gestohlen und wer.